Stuttgart-Stammheim, Mai 1975. Das sicherste Gefängnis der Bundesrepublik. Der sicherste Gerichtssaal der Bundesrepublik. Stahlbeton, fensterlos. Eigens gebaut für den Prozess gegen die Köpfe der Roten Armee-Fraktion Andreas Bader, Gudrun Enslin, Ulrike Meinhoff, Holger Mainz, Jan-Karl Raspe. Anklage: mehrfacher Mord. Sprengstoffanschläge auf ein amerikanisches Offizierscasino in Frankfurt und das Hauptquartier der US-Armee in Heidelberg. 4 Tote, viele Verletzte. Ein Strafprozess. Ein politischer Prozess. Ein Prozess der Hungerstreiks und der Lauschangriffe, des Schmuggelns von Kassibern aus den Zellen und Waffen in die Zellen. Der Angeklagte Holger Mainz ist bereits ein halbes Jahr vor Prozessbeginn an den Folgen eines Hungerstreiks gestorben. Ulrike Meinhoff schon in einem früheren Verfahren zu 8 Jahren Haft verurteilt. Das ist Folter, exakt Folter. Im Stammheim-Prozess verteidigt sie unter anderem der Rechtsprofessor Axel Atzoller. Militärisch gesprochen handelt es sich um einen Krieg. Ulrike Meinhoff wird sich vor Ende des Prozesses selbst töten. 3 bleiben übrig. Raspe. Natürlich fassen wir unsere Politik nicht in völkerrechtlichen Kategorien. Enslin. Revolutionäre Politik ist die Negation der Politik des Kapitals. Bader. Aber juristische Kategorisierungen sind nur kodifizierter Ausdruck realer Machtverhältnisse. Verteidigt von Pflicht- und Wunschverteidigern wie Hans-Heinz Heldmann. Mein anwaltliches Schamgefühl wird hier täglich mindestens 2-mal schwerstens verletzt. Obert von Plotnitz. Trägt der Herr Oberstaatsanwalt Dr. Zeiss eigentlich seine Faustfeuerwaffe auch im Sitzungssaal? Otto Schily. Aber wissen Sie, am ersten Tage sollte ich mich hier an die Wand stellen. Auf der Klägerseite unter anderem die Staatsanwälte Heinrich Wunder. Lebte ihre Tochter in einer Wohngemeinschaft. Und Peter Zeiss. Wer schreit, hat Unrecht. Vom Oberlandesgericht Stuttgart eingesetzter Vorsitzender Richter Theodor Prinzing. Die Hauptverhandlung wird in Abwesenheit der Angeklagten fortgesetzt. Einer der von der Verteidigung bestellten Zeugen ist das RAF-Mitglied Klaus Jünschke. Was heißt denn das? Der den vorsitzenden Richter vom Stuhl stößt. Das Urteil verliest Ende April 1977 am 192. Verhandlungstag vor leerer Anklagebank Prinzings ehemaliger Beisitzer Eberhard Voth. Ich habe im Augenblick keine Fragen, es sind noch Fragen. Andreas Bader, Gudrun Enslin und Jan-Karl Raspe erhalten lebenslänglich. Unter anderem wegen vierfachen Mordes, mehrerer versuchter Morde und der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Guten Abend, meine Damen und Herren, hier im kleinen Sendesaal und am Radio. Im Funkhausgespräch-Spezial hören Sie heute Abend Ausschnitte aus dem Stammheimer RAF-Prozess. Einen ersten Eindruck hat unsere akustische Einleitung Ihnen bereits vermittelt. Zwischen den ausgewählten Prozessfragmenten spreche ich mit Prozessbeteiligten. Mich interessiert Ihre heutige Sicht auf ein Verfahren, das der Rechtshistoriker Uwe Wesel unlängst als ein Monstrum in der Rechtsgeschichte der Bundesrepublik bezeichnet hat. Ich bin Helga Kirchner und begrüße als Gäste Dr. Eberhard Voth, Rupert von Plotnitz, beide Prozessbeteiligte, der eine Richter, der andere Verteidiger, die sich hier heute Abend zum ersten Mal zu diesem Thema wiedersehen, und Klaus Jünschke, der dort als Zeuge aufgetreten ist. Und ich danke Ihnen sehr, Ihnen dreien, dass Sie die Einladung zu diesem Abend angenommen haben. Das Material für diese Dokumentation verdanken wir einem günstigen Umstand. Das schriftliche Protokoll wurde für das Gerichtsverfahren auf der Grundlage von Tonbändern verfasst. Und von diesen Tonbändern sind einige übrig geblieben. Sie befinden sich heute im Besitz des Landesarchivs Baden-Württemberg, Staatsarchiv Ludwigsburg. Diese Zeugnisse sind der Öffentlichkeit zugänglich, wenn die Beteiligten damit einverstanden sind. Otto Schily beispielsweise, der vorhin zu hören war und als Verteidiger in Stammheim eine Schlüsselrolle spielte, hat uns nach einigem Zögern sein Einverständnis gegeben, aber die Einladung zu dieser Veranstaltung nicht angenommen. Herr Dr. Voth, Sie gehörten dem zweiten Senat des Oberlandesgerichts Stuttgart an und sprachen, wir haben das eben schon vernommen, die Urteile. Später wurden Sie an den Bundesgerichtshof berufen und nun sind Sie seit längerem im Ruhestand. Standen Sie damals als Richter unter besonderem Schutz? Waren Sie besonders gefährdet oder haben Sie sich auch bedroht gefühlt? Ob ich gefährdet war, weiß ich nicht. Das habe ich der Polizei überlassen. Das wusste ich auch nicht. Ich habe eben die Sicherungsmaßnahmen über mich ergehen lassen, die man mir empfohlen hat. Ich hatte sogar einen Polizeihund im Garten, einen alten Polizeihund, war also Hundeführer im Sinne des Staatshaushalts in Württemberg. Und sonst natürlich war der Personenschutz unterschiedlich, je nachdem, wie gerade die Bedrohungssituation war. Aber teilweise sind die Personenschützer sogar mit mir in Urlaub gegangen, sogar ins Gebirge. Allerdings habe ich sie da nicht auf jeden Gipfel mitgenommen, weil mir das wiederum für die Personenschützer zu gefährlich war. Aber an solche Dinge gewöhnt man sich. Also gefährdet gefühlt habe ich mich eigentlich nicht. Ich meine, man gewöhnt sich dran, wenn ein Auto längere Zeit hinter einem herfährt, das geht mir heute nach, dann achtet man drauf. Aber sonst gewöhnt man sich dran, sonst könnte man ja auch gar nicht leben. Gell? Was ist für Sie die besondere oder bleibende Erinnerung an diesen Prozess? Ja, die bleibende Erinnerung, das weiß ich auch nicht so richtig zu nennen. Das ist halt ein ganz besonderer Vorfall in meinem Leben war. Und außerdem, dass ich nie so viel Strafbesessener gelernt habe wie in diesem Verfahren. Herr von Plotnitz, Sie sind Rechtsanwalt, waren eine Zeit lang Justizminister in der rot-grünen Landesregierung Hessens und in Stammheim haben Sie als Wahlverteidiger den Angeklagten Jan-Karl Raspe vertreten. Welche Atmosphäre herrschte in diesem Verfahren zwischen dem Gericht, den Anklägern, das waren Bundesanwälte, und Ihnen, den Verteidigern? Da waren Sie ja einer davon. Und also, haben Sie Vergleichbares wie in Stammheim noch später in Ihrer Anwaltslaufbahn erlebt? Also ich glaube, mit Blick auf die Atmosphäre kann man mit Fug und Recht sagen, dass das ein Verfahren hatte, das großen Ausnahmecharakter hatte. Das betraf schon die Örtlichkeit der Hauptverhandlung, das betraf die Regelungen, nach denen die Hauptverhandlung abgewickelt wurde. Die waren ja zum Teil frisch von der Gesetzgebung gekommen, speziell mit Blick auf dieses Verfahren. Das betraf illegale Vorgänge wie das Abhören von Verteidigergesprächen in Verteidigerbesprechungszellen. Das betraf Vorgänge wie den Briefwechsel zwischen einem Vorsitzenden Richter beim BGH und dem Vorsitzenden Richter in Stammheim zu der Frage, wie man welches Presseorgan wie impfen könnte. Also, wenn Sie mich fragen, haben Sie sowas schon mal erlebt? Weder vorher noch nachher. Mhm. Klaus Jünschke, Sie gehörten zur ersten Generation der RAF. In Stammheim traten Sie als Zeuge auf. In einem anderen Verfahren wurden Sie 1977 zu lebenslanger Haft wegen Mittäterschaft an einem Banküberfall verurteilt, bei dem ein Polizeibeamter erschossen worden war. Anfang der 1980er Jahre haben Sie sich vom Terrorismus losgesagt, wurden 1988 begnadigt und aus der Haft entlassen. Sie leben inzwischen in Köln, arbeiten als Autor und arbeiten auch mit straffällig gewordenen Jugendlichen und sozial benachteiligten Kindern. Die Angeklagten in Stammheim haben ja jegliche Mitwirkung am Verfahren verweigert und sich pauschal verantwortlich erklärt und das Verfahren dann als eine Art Plattform für ihren Kampf betrachtet. War das bei Ihnen und in Ihrem Verfahren auch so? Ja, wir hatten eigentlich zu dieser Justiz mit dem, was wir seit Haftantritt zu erleben hatten, keinerlei Vertrag, ne? Und das einzige Verhältnis, das wir hatten, war Hass, ne? Wir sind in einer Situation gewesen, in der wir glaubten, das nicht lange überleben zu können. Und wenn Sie Fragen an die beiden hatten, was denn das Einzigartige ist, ne? Und ich meine, ich kenne keinen Prozess in der Bundesrepublik, wo alle Angeklagten vor Rechtskraft des Urteils tot waren. Das ist dieser Stammheim-Prozess. Es gibt kein rechtskräftiges Urteil und alle fünf sind tot, über die wir hier reden. Wir haben ja die Tonbänder, die übrig geblieben sind und die uns eine Möglichkeit verschaffen, aus dieser fernen Zeit, die 30 Jahre zurückliegt, das ferne Echo nochmal zu hören und uns zu vergegenwärtigen, wie damals im Prozess vorgegangen wurde. Aus diesen Bändern hat Maximilian Schönherr für dieses Funkhausgespräch-Spezial Ausschnitte ausgewählt und montiert. Und das ist von 13 Stunden jetzt eine Auswahl über die Verhandlungszeit von August 1975 bis Mai 1976.